Kundgabe 3577. Empfangen durch Bertha Dudder am 14.10.1945. Aufopfern des Willens. Gebet euch mir zu eigen, und ich will euer Vater sein. Nicht nur Schöpfer und Erhalter, sondern in heißer Liebe euch betreuender Vater, der in dem Glück seiner Kinder auch seine Beglückung findet. Ich rufe euch fort und fort, und so lasset euch von meiner Liebe ziehen. Kommet zu mir gleichfalls mit Liebe im Herzen. Ergreifet meine Vaterhand und bleibet fortan bei mir. Bleibet in der Nähe dessen, der euch alle Herrlichkeiten bieten und euer Sehnen stillen kann, der euch mit geistiger Gabe erfreuen und mit Licht und Kraft bedenken kann im Übermaß. Kommet zu mir, lasset alles Irdische zurück, das Trennen steht zwischen mir und euch. Bringet mir nur eure Seele, euren Willen, und lasset mich die Führung übernehmen, und ihr werdet wahrlich recht geleitet sein. Denn meine Kinder führe ich zum Ziel, und ich lasse sie nimmermehr von der Hand. Wer im freien Willen zu mir gefunden hat, wer also seinen freien Willen mir opfert, der ist mein Kind, und ihm gilt meine tiefste Vaterliebe und Sorge. Wer seinen Willen mir aufopfert, der muss ihn aber vom Irdischen gelöst haben. Er muss jedes Verlangen nach der Welt überwunden haben, ansonsten sein Wille noch nicht ungeteilt mir gilt. Gebet euch mir zu eigen, dann ergreife ich von euch Besitz. Und was mir nun angehört, bleibt mein auf ewig. Dann aber darf keine leibliche Sorge euer Herz bedrücken, denn euer Vater im Himmel nimmt sie auf sich, wie ich es verheißen habe. Ein liebender Vater tut alles für seine Kinder. Er hält ihnen Leid und Sorge fern, so sie ihm nur schrankenlos vertrauen, sich in seine Arme flüchten und von ihm Schutz und Hilfe erwarten. Und euer Vater im Himmel trägt wahrlich die heißeste Liebe zu seinen Kindern im Herzen. Und seine Kinder werden diese Liebe verspüren dürfen in Zeiten härtester irdischer Not. Sie werden meine Stimme vernehmen dürfen und ihre Herzen werden mir entgegenschlagen und sich gänzlich lösen von der Welt. Dies strebet an, indem ihr danach trachtet, euren Willen ganz und gar dem meinen zu unterstellen. Indem ihr euch mir zu eigen gebet, auf dass meine Vaterliebe euch umfassen kann. Achtet nicht der Mühsale und Leiden der Welt, sondern erhebet eure Augen und Herzen zu mir, der über der irdischen Welt steht und der aller Not Einhalt gebieten kann durch seine Macht. Suchet euch meine Vaterliebe zu erringen, indem ihr eure ganze Liebe mir zuwendet, indem ihr nur verlangt nach mir, und ich werde euch betreuen ewiglich. Denn dann seid ihr meine rechten Kinder, denen meine Vaterliebe gilt, die ihren Erdenweg zurücklegen unter meiner Führung und darum auch zum Ziel gelangen. Amen.